Good morning! Guten Morgen! I hope you like this series. Ich hoffe, dass du diese Serie magst. Do you like it, Daniel? Daniel, magst du sie? Daniel likes it. Daniel mag sie. He's such a nice guy. Er ist so ein netter Kerl. He doesn't say anything that's hurtful. Er sagt nichts, was verletzen könnte. So, another difference between religion and Christianity is this. Ein weiterer Unterschied zwischen Christentum und Religion ist dies. One focuses on externalism and the other one on what's internal. Das eine fokussiert sich auf das Äußere und das andere auf das Innere. So what does religion do? Was macht Religion? It doesn't matter what's going on inside of you, as long as you put a smile in your face and act nice. Es spielt keine Rolle, was in dir los ist, solange du ein Lächeln aufsetzt und dich anständig benimmst. So religion is taught us to live as hypocrites. Religion hat uns gelehrt, als Heuchler zu leben. Even religion inside of the church. Sogar die Religion in der Gemeinde. Put in a nice clothes. Schöne Kleidung anziehen. Put a smile on your face. Ein Lachen aufsetzen. And as you walk into the building of the church. Und wenn du ins Gemeindegebäude hineingehst. And as they greet you and ask you how are you. Und sie dich grüßen und fragen, wie es dir geht. You put on a smile and say fine. Setzt du ein Lachen auf und sagst gut. It doesn't matter if you're messed up on the inside. Es spielt keine Rolle, ob du innerlich aufgewühlt bist. It doesn't matter if you've just fought with your husband and your wife on the way to the meeting. Es spielt keine Rolle, ob du dich gerade mit deinem Ehepartner auf dem Weg zur Gemeinde gestritten hast. It doesn't matter if you've got no money to pay your bill, that's why you're frustrated. Es spielt keine Rolle, dass du kein Geld hast, um deine Rechnungen zu bezahlen und deswegen frustriert bist. As long as externally you look fine, nobody cares what's going on inside of you. Solange im Äußeren alles gut ist, kümmert es niemand, was in deinem Inneren los ist. You can struggle with thoughts of impurity. Du kannst mit unreinen Gedanken kämpfen. You can struggle with thoughts of greed and love of money. Du kannst mit Gedanken von Gier und Geldliebe kämpfen. You can struggle with thoughts of bitterness and unforgiveness. Du kannst mit Gedanken von Bitterkeit und Unvergebenheit kämpfen. Well, that's fine, as long as on the outside you look okay. Das ist doch gut, solange äußerlich alles in Ordnung ist. So what happened? Was passiert? Christians have learned to live a double life and to live as hypocrites. Christen haben gelernt, ein Doppelleben zu leben und als Heuchler zu leben. You know? Weißt du? I mean, there are so many people I know. So viele Menschen, die ich kenne, who call themselves Christians, die sich selber Christen nennen, you could not walk into the house unannounced and stay for a few hours. Du könntest nicht unangemeldet in ihr Haus gehen und dort ein paar Stunden verbringen. No, why? Weißt du warum? Because they didn't have time to fix themselves up. Weil sie keine Zeit hatten, sich zurechtzumachen. You could walk in and they're in the middle of the fight with their kids or their spouses. Du könntest ins Haus gehen und sie wären mitten im Streit mit ihren Kindern oder ihren Ehepartnern. And if you do, und wenn du das machst, they have to quickly put on that mask and pretend that there is no fight. Müssen sie schnell die Maske anziehen und vorgeben, dass es keinen Streit gibt. What a life. How miserable. Was für ein Leben. Wie miserabel. Now, am I saying, just go ahead and fight with your spouse and your kids? Sage ich nun, los, streite nur mit deinem Ehepartner und deinen Kindern. What I'm saying is this. Was ich sage, ist das. If you do fight with your spouse and your kids, don't pretend that you're not. Wenn du dich mit deinen Kindern und deinem Ehepartner streitest, dann tu nicht so, als würdest du es nicht. Don't live a lie. Lebe keine Lüge. It's better not to fight. Es ist besser, nicht zu kämpfen. Much better to live in peace with people. Viel besser ist es, mit den Menschen friedlich zu leben. But if you do, be honest enough and go and fight it through and get it sorted out. Aber wenn du es tust, dann sei ehrlich genug, kämpfe dich hindurch und bringe es in Ordnung. Think of how many people, you know, we think, oh, everything is fine between them and us. Denke nach, wie viele Menschen, weißt du, wir denken, oh, alles ist gut zwischen ihnen und uns. And then we're shocked because we find out it's not. Und dann sind wir geschockt, weil wir herausfinden, dass es nicht so ist. I don't know about you, I don't like that. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich mag das nicht. I don't like people to smile and look into my face and talk nice to me and then I find out they said different things behind my back. Ich mag es nicht, wenn Menschen mich anlächeln, mir nette Dinge sagen und dann finde ich heraus, dass sie hinter meinem Rücken andere Dinge sagen. That's terrible. Das ist schrecklich. I would much rather that people show me what's truly going on. Ich mag es viel mehr, dass Leute mir sagen, was wirklich wahr ist. But of course religion doesn't allow you to do that. Aber natürlich erlaubt die Religion nicht, dies zu tun. Because religion, your heart, is not what matters. What matters is what you present on the outside. Denn für die Religion ist das Herz nicht wichtig. Es kommt darauf an, was im Außen ist. But you know, the Lord is so different. Weißt du, der Herr ist so anders. He cares about our hearts. Er sorgt sich um unsere Herzen. He cares about what's going on inside of us. Er sorgt sich darum, was in uns drin los ist. That's why Jesus was happy to choose 12 of the most messed up guys and change their hearts. Deswegen war Jesus so glücklich, 12 Jungs, die völlig durcheinander waren, auszulesen und ihre Herzen zu verändern. Do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? If Jesus with his 12 disciples would have walked into any of the churches today, würde Jesus mit den 12 Jüngern heutzutage in irgendeine Gemeinde kommen? I think he would have been in trouble. Ich glaube, er wäre in Schwierigkeiten. Because the 12 guys were arguing, were fighting, were had all sorts of selfish ambitions. Denn die 12 Jungs zankten sich, stritten, hatten alle möglichen egoistischen Ambitionen. And they didn't hide it. Und sie versteckten es nicht. Even the New Testament tells us their arguments. Sogar das Neue Testament spricht über ihre Streitigkeiten. So Jesus showed us a lifestyle that did not hide weaknesses. Jesus zeigte uns einen Lebensstil, der Schwachheit nicht versteckt. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? And the incredible thing is that Jesus, it seems like he gave them the freedom to be like that. Und das Unglaubliche ist, dass es scheint, als ob Jesus ihnen die Freiheit gab, so zu sein. I mean, he modeled and he taught them how to live right and he corrected. Ich meine, er lebte vor und lehrte sie richtig zu leben und korrigierte sie. But he didn't throw them out. Aber er warf sie nicht raus. 3.5 years he allowed them to be who they were. 3.5 Jahre erlaubte er es ihnen zu sein, wer sie sind. And he always taught them. Und er lehrte sie immer. It's the heart that's important. Es ist das Herz, das wichtig ist. So religion will always focus on the external. Religion legt immer den Fokus auf das Äußere. And ignores the heart. Und ignoriert das Herz. That's so sad. Das ist so traurig. You know, the Bible says when Jesus comes back, he will judge according to the motives and intentions of the heart. Die Bibel sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, er gemäß den Beweggründen und Absichten des Herzens richten wird. And he will not judge just according to the action. Und er wird nicht nur gemäß unseren Aktionen richten. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.